Gut, ja, dann wäre also das schon eigentlich die wichtigste Frage schon mal geklärt aus dem Leben von Tricky M. Also er ist eigentlich in Wirklichkeit heißt er Mark Medlock. Und nee. Das darf man schon, darf man gar nicht sagen, darf niemand wissen. Nein. Ja, Entschuldigung, heißt. Kann ich Sie anzeigen hier? Störung der Privatsphäre. Ja, wie man es auch ist nennt. Mir auch egal.